Eine Delegation der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung von Kim Jong-chol, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas, startete am 21. Mai zu einem Besuch in der Republik Kuba mit einer Maschine von Pyongyang.